Ihr hört den Sunday Service. Gerade eben war Trente Möller zu hören mit seinem Track River of Life. An den Vocals war Ghost Society zu hören. Das Ganze vom Album Lost, wo ja sehr, sehr viele Gastsängerinnen und Sänger dabei sind. Gianna Hunter von Lower Dance zum Beispiel, Low sind mit dabei, Marie Fisker, Johnny Pierce von den Drums und noch so einige andere. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von den Callers. Spain sind dabei, dann eine schöne neue tolle Platte von Minor Alps. Und hier kommt auch so eine kleine Entdeckung aus England, die Glass Animals mit ihrem Track Psyler. Flashing with a bullet full of Russian with a bullet full of love. Makes Papa wanna chrome up his old truck. Stops when you want him, ooh, her shaking down. Makes Mama turn her hands and flip around. Backlashing with a bullet full of love. Makes Papa wanna chrome up his old truck. I follow suit, I follow suit, I follow suit, I follow. Das war der Track Psylo von Glass Animals. Ganz neues Projekt aus England von einem gewissen David Bailey. Der ist gerade mal 23 Jahre jung, hat aber schon eine ganze Menge studiert, Medizin und auch Nanowissenschaften und sagt selbst, dass sein Studium auch inspirierend ist für seine Musik. Kann ich jetzt nicht wirklich raushören, aber vielleicht das Cover ja so ein bisschen angehaucht in die naturwissenschaftliche Richtung. Das Ganze von einer EP, die es einfach nur Glass Animals EP nennt, mit vier wirklich sehr, sehr schönen Tracks drauf, die alle so ein bisschen Richtung, weiß ich nicht, R&B, Pop gehen. Also spannende Sache und vielleicht eines der Things to Watch in 2014. Wer weiß das schon. Hier kommen The Head and the Heart, eine Band aus Seattle, die gerade eben mit Let's Be Still eine neue Platte veröffentlicht haben. Der Track heißt Another Story. Just flames burning in your fireplace. I hear your voice, and it seems as if it was all a dream. I wish it was all a dream. I see a world, a world turning in on itself. Are we just like hungry wolves howling in the night? I don't want no music tonight. Just flames burning in your fireplace. I hear your voice, and it seems as if it was all a dream. I wish it was all a dream. Tell you one thing, ain't gonna change, love. The sun still rises, even through the rain. The Head and the Heart hörten wir gerade eben mit einem Track von ihrem neuesten Album, das heißt Let's Be Still und der Song Another Story. Die Band aus Seattle ist nicht gerade extrem produktiv, 2009 gegründet, aber jetzt erst ihr zweites Album veröffentlicht. Finde ich eigentlich ganz gut, wenn Alben nicht wirklich jedes Jahr eine neue Platte raushauen, weil so kreativ vom Output her sind die Bands dann meistens doch nicht. The Callous sind eine Band, die aus England kommen dürften, die gerade eben mit Am I Vertical neue Platte rausbringen. Davon hören wir den Track I Hate You, But I Like You. I hate your earthquake walk, every way you baby talk. I hate the things you do, and I hate the guys you screw. I hate your mom, your sister and your dad. Your Facebook photos, and I hate your favorite band. I hate your hipster haircut, the turnouts on your jeans, the beatnik books you read, and your fashion magazines. I hate your mom, your sister, and your dad. I hate your You, but I like you. Etwas ambivalent hier, The Callous, zumindest was den Titel des Songs betrifft. The Callous, eine Noise-Pop-Band die beiden Künstler Larkis und Aris Jonas, die, ich denke mal, sie kommen aus England, weil sie dort relativ viel gespielt haben, aber ich will mich da nicht drauf festlegen. Es ist nicht viel rauszufinden über diese Band, außer dass sie auch noch irgendwie in der Kunstwelt ziemlich umtriebig sind und hier und dort auch schon Ausstellungen gemacht haben, nicht nur bespielt, sondern auch wirklich künstlerisch ausgestellt haben. Und Dean Tracy von den TVPs, von den Television Personalities, ist großer Freund von dieser Band. Kann ich mir bei dem Sound so richtig vorstellen, dass dem das gefällt. Noch ein Track von den Callous von ihrem Album Am I Vertical. Der Song heißt That's You. Musik That's You, ein Track von The Callous. Schönster Schrammel-Pop zu hören auf ihrem neuesten Album Am I Vertical mit einem großen Fragezeichen dahinter. Pereira Elsewhere, dahinter verbirgt sich Sascha Pereira, die Sängerin und Songwriterin von Jacuzzi, einer Band aus Berlin. Die hat sich jetzt selbstständig gemacht als Pereira Elsewhere und gerade eben mit Everlast eine Platte veröffentlicht. Hier ihr Track Bizarre. President, the friends with the Pope. It's been a long time holding up this hopes until this wrong time's over. Let's make the most of it. So surreal, this fast of all, like a thin girl wearing a padded bra. It's so I'll get to answer it. Ihr lauscht immer noch dem Sunday Service und gerade eben gab es eine Portion richtigen Power-Pop zu hören von den Minor Alps, eine Band, die ganz neu auf der musikalischen Landkarte ist und die gerade eben ihr Debütalbum Get There veröffentlichen. Aber die beiden Menschen hinter Minor Alps sind zwei ganz, ganz alte Haudegen. Das eine ist Matthew Cars, den kennt ihr als Sänger und Gitarrist der großartigen Band Nader Surf aus New York. Und die andere Dame im Bunde hier ist Joanna Hatfield, die kennt ihr alle als Solokünstlerin und auch als Musikerin bei den Blake Babies oder auch bei den Lemonheads war sie mit dabei, mal eine Zeit lang. Und beim Joanna Hatfield 3. Und ja, viele, viele Bands, viele, viele Platten haben beide rausgebracht. Matthew Cars mit Nader Surf und Joanna Hatfield mit ihren diversen Bands. Jetzt sind sie zusammen unterwegs mit als Minor Alps und gerade eben war ihr Track I Don't Know What to Do With My Hands zu hören. Und man kann wirklich sagen, dass die Musik von den beiden hier die Schnittstelle ist bei den Minor Alps und das ist eigentlich wirklich musikalisch ganz, ganz schön ist, was die beiden hier machen. Ein weiterer Track von ihm hier, Far From The Roses. Distracted enough to lose all your Far From The Roses, Minor Alps, waren das gerade eben, der Track von ihrem Album Get There, Matthew Kors und Joanna Hatfield hier im Duett zusammen bei dieser Band. Und das klappt ganz hervorragend. Woher kennen die beiden sich eigentlich? Ich meine, machen seit über 20 Jahren Musik, beide mehr oder weniger. Und haben eigentlich nie was miteinander zu tun gehabt musikalisch, bis Matthew Kors, glaube ich, mal bei einem Track von Joanna Hatfield irgendwie mitsang. Das war 2008. Bei einem zufälligen Zusammentreffen haben die sich mal irgendwie im Studio wieder getroffen und dann was aufgenommen. Und Matthew Kors hat sich arrangiert. Sie, Joanna Hatfield, hat bei einem Nader Surf Track auf einer B-Seite sozusagen mal mitgeträllert. Und seitdem machen die beiden irgendwie hier zusammen Musik als Minor Alps und haben hier eine wirklich sehr, sehr schöne Platte veröffentlicht. Und die ist auch Album der Woche hier bei dieser Sendung beim Sunday Service Get There, also von Minor Alps. Tolle, spannende Platte. Ich habe die erstmal nur so gehört, ohne zu wissen, wer dahinter steckt. Als ich es dann gelesen habe, hat es auch Klick gemacht. Und klar, man kann es raushören. Und vor allem dieser Track hier ist wirklich einer meiner derzeitigen Lieblingstracks. Mixed Feelings von den Minor Alps. Feelings, richtig großartiger Oldschool-Power-Pop sozusagen von den Minor Alps vom Album Get There, Album der Woche. Wie gesagt, hier beim Sunday Service, dort noch mehr auf unserer Homepage, wie immer unter sundayservice.de. Polly Scattergood als nächstes. Die Dame hat gerade mit Arrows ihre zweite Platte veröffentlicht und wir hören hier Polly Scattergood mit ihrem Track Miss You. Treasure the things I've loved and lost. You climb upon my roof with the broken chimney pots. Above the world so bravely, you said I was all you've got. From the 17th floor, it was a monumental drop. Yes, you know I miss you. Guess I know you're gone. As painful as your tears fall, they seem to fall a lot.

so right. I knew it felt so right. Den Sunday Service, und das gerade eben waren Spain, die Band um Josh Hayden, wurde Mitte der 90er Jahre gegründet und er ist übrigens der Sohn von dem Bassist Charlie Hayden und hat so einige Platten veröffentlicht. 2012 gab es die Rückkehr, also sie haben sich jahrelang eine Auszeit genommen. 2012 gab es dann die Rückkehr mit ihrem Album The Soul of Spain. Und jetzt wird eine Platte veröffentlicht, die heißt The Morning Becomes Eclectic Session. Darauf gibt es ältere Songs zu hören, die nochmal neu eingespielt wurden. Und zwar bei einer Live-Session für den Radiosender KCRW, so rum heißt es, in Santa Monica. Und genau, davon gerade war der Track Untitled Number One zu hören. Ich muss ein bisschen zurückrudern. Ich habe ja in der ersten Stunde Wooden Chips ein bisschen gedisst mit ihren ganzen Gitarren-Soli und gesagt, dass es ein bisschen nach Dire Straits klingt. Ich muss mich hier nochmal entschuldigen für Wooden Chips. Ich habe die Platten gestern nacheinander angehört. Erst Spain, dann die Wooden Chips. Und ich habe diesen Dire Straits-Vergleich irgendwie im Kopf gehabt, weil ich meine natürlich Spain damit. Das klingt wirklich hier wie Mark Knopfler an der Gitarre und ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut finde. Spain waren früher eine ganz, ganz tolle Band. Hier klingt es ja doch etwas zu gemütlich und zu, weiß ich nicht, Eric Clapton-Style, um das mal so salopp zu sagen. Ja, weiter geht's hier mit Forest Fire, eine Band aus New York, die gerade eben mit Screens eine Platte rausgebracht haben auf Fat Cat Records. Wir hören den Track Great Wall. Thank you. Das waren die Forest Fire mit ihrem Track Great Wall. Auf dem Album Screens gibt es mehrere solcher Mid-Tempo-Nummern mit eigentlich zu viel Keyboard-Sounds. Ich bin erstaunt, dass Fat Cat Records was rausbringt. Eine Plattenfirma, wo man früher wirklich sagen könnte, kann man alles ungehört kaufen, die bringen nur gutes Zeugs raus. Das ist leider auch nicht mehr so. Ich weiß, ich bin irgendwie inzwischen Kulturpessimist geworden, aber die Plattenfirma schmeißen echt zu viel Zeugs auf den Markt. Da ist weniger, da manchmal wirklich ein bisschen mehr, zumindest wenn es die Qualität, wenn es der Qualität helfen würde. Einige machen das ganz anders, die veröffentlichen altes Zeugs nochmal, so zum Beispiel das Londoner Label Erased Tapes, wo unter anderem Peter Broderick seine Platten rausbringt. Sein Debütalbum Float wurde 2008 veröffentlicht. Inzwischen ist Peter Broderick ein bisschen bekannter geworden. Und deshalb nochmal das Ganze als Reissue Float 2013, neu gemastert von Nils Frahm. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Hier kommt Peter Broderick mit A Simple Reminder. Reminder, ein Track von Peter Broderick. Der Musiker kommt aus den USA, aus Oregon, hatte als Gastmusiker bei diversen Leuten mitgemacht und ist dann irgendwann angeheuert worden von Efterklang, diesem dänischen Kollektiv, bei denen als Musiker, als Tourmusiker auszuhelfen, hat er auch gemacht, ist dann nach Europa gekommen, ist nach Berlin gezogen, hat dort lange Zeit gelebt und ist inzwischen wieder zurück in den USA und wie gesagt, hier sein Album Float 2013, original veröffentlicht 2008, noch gar nicht so lange her also, aber das Ganze nochmal als Reissue, lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr ruhige Klavier, vor allen Dingen Klaviermusik mögt, von ihm noch ein Track, A Beginning. Beginning, ein Track von Peter Broderick. Toller Musiker, toller Komponist, großartiger Künstler mit tollen Platten. Diese, wie gesagt, hier Float 2013 erschien auf Erased Tapes, einem wirklich schönen Label aus London. welches schon viele guten Platten veröffentlicht hat und auch gerade eben einen neuen Künstler am Start hat. Douglas Dare heißt dieser, ein Singer-Songwriter aus London, der jetzt gerade eben vor kurzem auf eben diesem Label Erase Tapes eine EP veröffentlicht hat, die heißt 7 Hours. Davon gibt es hier den Titeltrack jetzt zu hören. Das ist auch der letzte Song für heute. Euch allen wie immer vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr Lust habt. Nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle. Hier kommt Douglas Dare. Seven hours on my back, just to keep from your attack, waiting for the night to end and waiting for this final send to come alive. It's getting heavy, getting late, suspended in this dreamless state where the ceiling holds on to me and your face won't let me slip away, slip away, slip away. Now my nose